Die Vereinten Nationen wurden 1945 ins Leben gerufen, um für internationalen Frieden und Sicherheit zu sorgen. Konflikte zwischen Ländern sollten zukünftig friedlich beigelegt werden. In Artikel 1 der UN-Charta heißt es, dass die Vereinten Nationen geschaffen wurden, um, Zitat, den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren und zu diesem Zweck wirksame Kollektivmaßnahmen zu treffen, um Bedrohungen des Friedens zu verhüten und zu beseitigen, Angriffshandlungen und andere Friedensbrüche zu unterdrücken und internationale Streitigkeiten oder Situationen, die zu einem Friedensbruch führen könnten, durch friedliche Mittel nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit und des Völkerrechts zu bereinigen oder beizulegen. Zitat Ende. In Artikel 11 der Charta steht folgendes, Zitat, die Generalversammlung kann sich mit den allgemeinen Grundsätzen der Zusammenarbeit zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit einschließlich der Grundsätze für die Abrüstung und Rüstungsregelung befassen und in Bezug auf diese Grundsätze Empfehlungen an die Mitglieder oder den Sicherheitsrat oder an beide richten. Zitat Ende. Mit diesen Grundsätzen zur Wahrung des Weltfriedens und für die Abrüstung und Rüstungsregelung werden wir uns jetzt etwas näher beschäftigen. In der Resolution zur 73. Vollversammlung am 7. Dezember 1988 zum Thema General and Complete Disarmament verlautbarte die Generalversammlung die Überzeugung, dass, Zitat, internationaler Frieden und Sicherheit alleine durch generelle und vollständige Abrüstung unter effektiver internationaler Kontrolle sichergestellt werden könnten und dass es eine der dringlichsten Aufgaben sei, das Wettrüsten anzuhalten und umzukehren und konkrete Abrüstungsmaßnahmen zu ergreifen, Zitat Ende. Die Resolution bezieht sich ganz offensichtlich auf den Kalten Krieg und auf das Wettrüsten zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten. Weshalb sie dennoch auch heute noch von Bedeutung ist, werden wir später klären. Der Begriff generelle und vollständige Abrüstung bietet bereits einen Hinweis hierauf. Er bezieht sich nämlich offensichtlich nicht auf einen festgelegten Zeitraum, der zusammen mit dem Kalten Krieg endete, noch beschränkt er sich auf die beiden beteiligten Parteien. Ebenfalls sind hier nicht ausschließlich Nuklear- und Großwaffen gemeint. Wie dem auch sei, die Tatsache, dass eins der Ziele der Vereinten Nationen bzw. eine der Hauptmaßnahmen zur Erreichung deren Ziele vollständige Abrüstung und Entwaffnung ist, stützt sich keineswegs alleine auf die gerade zitierte Resolution. Dies sollte wohl kaum angezweifelt werden. Bereits ein Blick auf die Anti-Waffen-Statue vor dem Hauptquartier der UNO sollte genügen, um sich hiervon zu überzeugen. 2001 schrieb der damalige Generalsekretär der UNO, Kofi Annan, dies in seinem Artikel namens Small Arms, Big Problems. Zitat, Kleinwaffen sind eine Bedrohung für Frieden und Entwicklung, für Demokratie und Menschenrechte. Kleinwaffen beinhalten, nebenbei erwähnt, alle Schusswaffen, die von einem Individuum geführt und gebraucht werden können. Im gleichen Jahr wurde die UN-Konferenz zum illegalen Kleinwaffenhandel zur Adoption des Aktionsprogramms zur Prävention, Bekämpfung und Beseitigung des illegalen Klein- und Leichtwaffenhandels in all seinen Aspekten abgehalten. Das Programm befasst sich zwar, dem Namen zufolge, hauptsächlich mit dem illegalen Kleinwaffenhandel, doch, Zitat, einige Sprecher der Konferenz merkten an, dass es vielleicht nötig wäre, den legalen Waffenhandel zu untersuchen, da die meisten illegalen Waffen im legalen Bereich ihren Anfang nehmen. Durch das Ratifizieren des Programms haben alle Mitgliedstaaten zugestimmt, das Programm umzusetzen, denn es handelt sich um ein politisch verbindliches Abkommen. Das Programm beinhaltet hauptsächlich, Zitat, geeignete Gesetze, Regulierungen und administrative Prozeduren einzusetzen, die effektive Kontrolle über die Produktion von Klein- und Leichtwaffen ausüben. Zitat Ende. Dies mag sich vielleicht wenig beeindruckend anhören. Die tatsächliche Bedeutung dieser Worte wird aber wohl im Verlauf dieser Zusammenfassung und Analyse deutlich werden. Die letzte Konferenz bezüglich des Aktionsprogramms wurde vom 19. bis zum 23. März diesen Jahres abgehalten, beziehungsweise es traf sich das Vorbereitungskomitee. Laut der Website von IANSA, dem Internationalen Aktionsnetzwerk für Waffengewalt, eine NGO, welche sich selbst als die globale Bewegung gegen Waffengewalt bezeichnet, Zitat, bietet dies die Gelegenheit für echten Fortschritt gegen das globale Problem von Kleinwaffenverbreitung und Missbrauch, indem man die Hingabe zur kooperativen und effektiven Handlung in Partnerschaft mit der Zivilgesellschaft erneut bestätigt. IANSA als designierter Koordinator der Zivilgesellschaft im Kleinwaffenprozess der Vereinten Nationen fordert, dass das Aktionsprogramm gestärkt und verfeinert wird. Zitat Ende. was man sich in etwa unter Partnerschaft mit der Zivilgesellschaft vorzustellen hat, welche, wie gerade erfahren, durch INSA geschieht, erfährt man unter anderem von Rebecca Peters, der Direktorin der Organisation, in ihrem Artikel Small Arms, No Single Solution für den UN Chronicle. Zitat: Der beste Weg, die Umleitung von Kleinwaffen aus dem zivilen Sektor in den illegalen Markt zu vermindern, ist die Größe des zivilen Bestands zu verkleinern, die Bewaffnung der Bevölkerung zu verringern und die Regulierung des zivilen Besitzes zu verstärken. Zitat Ende. Sie nennt ebenfalls 4 Schritte auf dem Weg, die Waffengewalt zu vermindern. A. Den existierenden Bestand verkleinern. B. Die Zufuhr neuer Waffen verringern. C. Die Tore zwischen dem illegalen und illegalen Markt schließen. Und D. Die Motivation, Waffen zu erwerben, verringern. Ein weiterer Hinweis auf die Bedeutung der genannten Zivilgesellschaft findet sich in der Veröffentlichung zum diesjährigen Treffen des Vorbereitungskomitees, welche die Ziele des Aktionsprogramms aufzählt. Zitat: Vom Standpunkt der Zivilbevölkerung aus dient das Treffen auch als eine Gelegenheit, Regierungen über Methoden zur Prävention von Waffengewalt und Verfeinerung der Kleinwaffenkontrolle zu informieren und sie von ihnen zu überzeugen. Zitat Ende. Manche würden an dieser Stelle vielleicht argumentieren, dass diese Maßnahmen sich hauptsächlich auf Krisengebiete, wie beispielsweise manche afrikanischen Länder, beziehen. Dies kann ganz einfach dadurch widerlegt werden, dass es sich um ein weltweit gleichermaßen umzusetzendes Programm handelt. Der Grund dafür, dass die Vereinten Nationen so vehement an Abrüstung und Bevölkerungsentwaffnung arbeiten, scheint mehr oder weniger offensichtlich. Um bewaffnete Konflikte zu vermeiden, werden Waffen ganz einfach entfernt und der Handel mit ihnen sowie ihr Besitz stark reguliert und kontrolliert. Denn wenn keine Waffen da sind, entstehen bewaffnete Konflikte erst gar nicht. Die Richtigkeit dieser Annahme sei zunächst einmal dahingestellt. Die generelle und vollständige Abrüstung stellt allerdings nur eine der Maßnahmen zur Friedenssicherung der UNO dar. Eine weitere besteht in den Friedensmissionen, ausgeführt von den Friedenstruppen oder Blauhelmen. Diese setzen sich bekanntermaßen von Zeit zu Zeit aus den Streitkräften der Mitgliedstaaten zusammen. An dieser Stelle macht sich ein scheinbarer Widerspruch bemerkbar. Schließlich war im Satz davor noch von genereller und vollständiger Abrüstung die Rede. Die Lösung ist relativ simpel. Die generelle und vollständige Abrüstung schließt die Friedenstruppen der Vereinten Nationen ganz einfach nicht mit ein. Man mag sich vielleicht wundern, da die offiziellen Friedenstruppen der Vereinten Nationen nur wenige 10.000 Soldaten umfassen. Allerdings verpflichtet Artikel 43 der UN-Charta die Mitgliedstaaten dazu, Zitat, dass sie nach Maßgabe eines oder mehrerer Sonderabkommen dem Sicherheitsrat auf seine Suche Streitkräfte zur Verfügung stellen, Zitat Ende. Zu den tatsächlichen UN-Friedenstruppen kann also weitaus mehr gezählt werden. Die Friedenstruppen sollen nämlich im Gegenteil gestärkt werden. Sie sind ja schließlich dazu da, Frieden und Sicherheit zu etablieren und zu erhalten. Erinnern wir uns an dieser Stelle an den ersten Punkt der erklärten festgesetzten Ziele der UNO. Für diese Kollektivmaßnahmen zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit sind offensichtlich unter Umständen bewaffnete Streitkräfte nötig. Dargelegt wurde dies unter anderem in der Resolution der Generalversammlung namens Uniting for Peace aus dem Jahr 1950. Harry S. Truman fasste den Inhalt dieser Resolution in seiner Ansprache vor der Generalversammlung am 24. Oktober 1950 folgendermaßen zusammen. Zitat: Um den Frieden zu bewahren, müssen die Vereinten Nationen fähig sein, die Tatsachen über jede Gefahr der Aggression herauszufinden. Als nächstes müssen sie in der Lage sein, die Mitgliednationen schnell zum Handeln aufzufordern, wenn die Gefahr ernst wird. Vor allem müssen die friedliebenden Nationen die militärischen Kräfte bei Anforderung verfügbar haben, um bestimmt zu handeln, Aggression niederzuschlagen. Die friedliebenden Nationen bauen diese Kräfte auf. Wie sehr sie auch die Notwendigkeit bedauern mögen, werden sie fortfahren, ihre Kräfte aufzubauen, bis sie Kräfte entwickelt haben, die stark genug sind, den Frieden unter den Vereinten Nationen zu bewahren. Sie werden alles tun, was erforderlich ist, eine Abwehr gegen Aggression zu liefern. Sie werden dies tun, weil es unter den Konditionen, die derzeit in der Welt existieren, der einzige Weg ist, den Frieden zu bewahren. Zitat Ende. Es geht offensichtlich darum, am Ende weltweit alle Streitkräfte unter der Kontrolle der UNO zu haben. Keine Nation soll militärisch den anderen überlegen sein. Die Logik dahinter ist, dass es keinen Krieg oder bewaffneten Konflikt gibt, wenn alle Mittel dazu einer Instanz unterstehen, namentlich den Vereinten Nationen. Auf Seite 1 eine Veröffentlichung der United States Arms Control and Disarmament Agency aus dem Jahr 1962 namens Blueprint for the Peace Race oder Public Law 87287, welche einen Langzeitplan zur Etablierung von weltweitem Frieden unter der UNO aufstellt, ist Folgendes zu lesen. Zitat: Abrüstung würde stufenweise und auf eine ausgewogene Weise implementiert werden, sodass auf keiner Etappe ein Staat oder eine Gruppe von Staaten einen militärischen Vorsprung erlangen könnte. Und während nationale Rüstung verringert würde, würden die Vereinten Nationen zunehmend gestärkt werden. Der vorgestellte Langzeitplan gliedert sich in drei große Zeitabschnitte. In der ersten Phase sollten die Parteien des Abkommens ihre militärischen Mittel und Streitkräfte verkleinern. Eine internationale Abrüstungsorganisation sollte ins Leben gerufen werden, um die Umsetzung des Vertrags sicherzustellen. Des Weiteren sollten die Parteien Maßnahmen zur Friedensbewahrung stärken. In der zweiten Phase sollten alle Maßnahmen aus Phase 1 fortgeführt und erweitert werden. Es sollte sichergestellt werden, dass die internationale Abrüstungsorganisation die Kapazitäten hat, die Ausführung der Maßnahmen zu verifizieren. Und es sollten die Maßnahmen zur Friedensbewahrung weiter gestärkt werden, indem UNO-Friedenstruppen etabliert würden. In Phase 3 sollten alle getroffenen Maßnahmen fortgeführt und der Prozess der generellen und vollständigen Abrüstung vollendet werden. Weitere Methoden zur Friedensbewahrung sollten ausgeführt werden. Phasen 1 und 2 sollten jeweils 3 Jahre dauern. Die Dauer von Phase 3 würde bei deren Beginn festgelegt werden. Die genannte internationale Abrüstungsorganisation war wohl bereits 1952 als die UNDC, United Nations Disarmament Commission, gegründet worden. Die heutige Entsprechung dieser Kommission ist das United Nations Office for Disarmament Affairs. Weitere in dieser Hinsicht interessante Organisationen wären die MFO, die UNTSO und noch einige andere. Jedenfalls scheint offensichtlich, dass wir uns derzeit in Phase 2 bzw. zwischen den Phasen 2 und 3 befinden, auch wenn man bedenkt, dass der Entwurf bereits im Mai 1962 veröffentlicht wurde. Das Jahrbuch der Vereinten Nationen für das Jahr 1980 nennt die 1980er Jahre die zweite Abrüstungsdekade. Um das Ganze an dieser Stelle einmal zusammenzufassen: Um den Weltfrieden zu schaffen und zu erhalten sowie für Sicherheit zu sorgen, werden alle nichtstaatlichen Organisationen und Individuen entwaffnet bzw. ihr Waffenbesitz sehr stark kontrolliert, reguliert und eingeschränkt. Die einzelnen Nationen sollen so weit abrüsten, dass sie von ihren militärischen Mitteln her auf gleicher Ebene sind, während sie als Kollektiv unter der UNO gestärkt werden, um für die Schaffung und Erhaltung von Frieden sorgen zu können. Es geht also darum, alle verfügbaren Streitkräfte und Waffen unter dem Befehl des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zu bringen. Natürlich ist dieses Endziel noch längst nicht erreicht. Wir befinden uns aber eindeutig auf dem Weg dorthin. Im Lexikon der Vereinten Nationen steht unter dem Begriff Abrüstung, Zitat: Das Endziel ist eine waffenlose Gesellschaft, in der Konflikte ohne Waffen friedlich gelöst werden. Zitat Ende. Für den absoluten Notfall gibt es aber natürlich noch die UN-Friedenstruppen, sowie eine internationale Polizeiorganisation. Die Vereinten Nationen sollen also ohne Zweifel die einzige und letzte Kontrolle über jegliche Gewalt haben. Darüber hinaus heißt es unter dem gleichen Begriff, Zitat: Während das Ziel der allgemeinen und vollständigen Abrüstung ein Element des positiven Friedens erfasst und offen mit dem Modell einer internationalen Ordnung, einem Weltstaat, verbunden ist, hat die partielle Abrüstung das Ziel des Rüstungsabbaus. Zitat Ende. Laut dem Artikel wurde die Abrüstung in den 1990er Jahren leider nicht ganz nach den eigentlichen Plänen fortgeführt. Zitat: Die Weigerung der Staaten, seit 1990 das kollektive Sicherheitssystem mit den für die Erfüllung seiner Aufgaben notwendigen Mitteln und Strukturen zu versehen, das institutionelle Eigeninteresse der Militärallianzen sowie die Beharrung des realistischen Denkens und des Systems kollektiver Selbstverteidigung haben die Weltordnungsdebatte seit 1990 paralysiert und die Schaffung einer Sicherheitsarchitektur verhindert, in der Mittel und Legitimität im Einklang stehen. Zitat Ende. Mit anderen Worten, da die Staaten nicht internationalistisch genug waren, konnte die UNO noch nicht vollständig als Weltregierung mit Gewaltmonopol etabliert werden. Dies bietet wohl eine Erklärung dafür, dass die Ausführung des Drei-Phasen-Plans noch nicht vollendet wurde. Doch dieses Problem kann jetzt durch neue Probleme gelöst werden. Zitat: Im Übergang zum 21. Jahrhundert sollten in die Abrüstungspolitik verstärkt die neuen globalen Herausforderungen, Bevölkerungswachstum und Umweltkrisen, einbezogen werden, die nicht mit Kategorien des realistischen Sicherheitsdilemmas lösbar sind, sondern ein neues konzeptionelles Denken erfordern, das in Kategorien eines nur kooperativ lösbaren Überlebensdilemmas die Abrüstungsfrage nicht länger im Rahmen nationaler Sicherheit, sondern von Human Security thematisiert. Zitat Ende. Das Lexikon wurde im Jahr 2000 herausgegeben. Der Artikel ist also mindestens gut 12 Jahre alt. Dass die Strategie dieser teilweisen Änderung der Vorgehensweise zur Legitimation globaler Autorität recht gut aufgeht, brauche ich hoffentlich nicht darzustellen.